U2 mit ihrem Erfolgstitel With or Without You. Das, was viele für die Klänge eines Synthesizers in diesem Song halten, ist in Wirklichkeit eine elektrische Gitarre. Mit dem E-Bow sind Klänge dieser Art möglich. Der E-Bow ist ein kleines elektrisches Gerät, das der Gitarrenspieler mit der linken Hand über den Tonabnehmer hält. Da der E-Bow mit seiner 9-Volt-Batterie ein elektrisches Energiefeld aufbaut, fängt die Seite, über der man das Gerät hält, zwischen Tonabnehmer und E-Bow an zu schwingen. Es entsteht eine Art Dauerton, der wie eine Rückkopplung klingt, aber viel genauer zu kontrollieren ist und je nachdem, wo man den E-Bow hält, auch abschwillt oder halt sehr, sehr laut wird. In den folgenden 2 Stunden werden Sie Beispiele hören, wie der E-Bow in ältere und aktuelle Musik eingesetzt wird. Zum Beispiel von Frank Zappa von seiner CD Sleep Dirt hören wir das Stück Sleep Dirt.